Sie hören Der Hausknecht in dem Weidenbusch von Wilhelm Busch aus Wikisource der Freien Quellensammlung, gelesen von Jonathan Groß. Der Hausknecht in dem Weidenbusch zu Frankfurt an dem Main, der war Poet, doch immer kurz, denn wenig fiel ihm ein. Ja, sprach er, Freund, wir leben jetzt in der Depeschenzeit, und Schiller käme heut zurück, wär auch nicht mehr so breit.